Der Audiomedia Verlag präsentiert Thilo Sarrazin. Deutschland schafft sich ab. Gelesen von Michael Schwarzmeier. Hinweis: Die Tabellen und Schaubilder, auf die sich der Text bezieht, entnehmen Sie bitte dem beiliegenden Booklet. Anhänge und Fußnoten stehen unter www.hörkiosk.de zum Download zur Verfügung. Bitte beachten Sie dafür die Angaben im Booklet. Vorwort zur Paperback-Ausgabe. Zum Zeitpunkt der Drucklegung dieser Paperback-Ausgabe sind seit Erscheinen von Deutschland schafft sich ab 18 Monate vergangen und 21 Auflagen gedruckt worden. Der Verkaufserfolg hat sowohl den Verlag als auch mich völlig überrascht. Als der Verlag im Frühjahr 2008, ich war damals noch Finanzsenator in Berlin, den Kontakt zu mir aufnahm und anfragte, ob ich nicht ein Buch über den deutschen Sozialstaat schreiben wolle, ahnten wir beide nicht, worauf wir uns einließen. Ein Buch nur über den Sozialstaat war mir zu wenig. Seit Jahrzehnten denke ich über die Vernetzung von wirtschaftlicher Entwicklung, Demografie, Bildung und Sozialstaat nach. Seit Jahrzehnten war ich der Meinung, dass Deutschland von seiner Substanz lebte, ohne es zu merken. Und seit Jahrzehnten war ich frustriert über die Verdrängungsmechanismen unserer Diskurskultur in Politik und Medien, sowie über die Neigung, das Grundsätzliche über dem Kurzfristigen auszublenden. Es hat mich zwar stets sehr befriedigt, dass ich in den fast 40 Jahren meiner beruflichen Laufbahn in Ministerien und öffentlichen Unternehmen viele meiner Ideen umsetzen konnte. Ich habe es aber immer auch als schmerzlich empfunden, dass meine Tätigkeiten zugleich die Möglichkeiten, an gesellschaftlichen Diskussionen aktiv teilzunehmen, stark einschränkten. Mitte der 80er Jahre, ich war damals als Referatsleiter im Bundesfinanzministerium zuständig für die Finanzen von Bahn und Post, ließ mich mein damaliger Staatssekretär Hans Tietmeyer zu sich kommen. Wieder einmal hatte sich der Bundesverkehrsminister Dollinger schriftlich über die vorlauten Äußerungen des frechen Ministerialrats Sarrazin beschwert, die er als Eingriff in seine Zuständigkeiten sah. Ich schätzte meinen Staatssekretär wegen seines sehr flinken und vernetzt denkenden Intellekts, auch wenn ich sein Agieren aus meiner Fachperspektive heraus oft als zu kompromissbereit und opportunistisch empfand. Der Staatssekretär belehrte mich über meine Beamtenpflicht zur öffentlichen Zurückhaltung. Ich fragte ihn: »Worüber kann ich denn öffentlich etwas sagen, Herr Tietmeyer?« Er antwortete: »Zu allem, für das Sie nicht zuständig sind.« Daran hielt ich mich für den Rest meiner Beamtenlaufbahn und ich beachtete es in abgewandelter Form später auch als Staatssekretär und Finanzsenator. Ich entwickelte eine Technik darin, meine wahre Meinung ironisch zu verbergen. Nun ist Ironie der Politik ja fremd. Nachdrücklich in Erinnerung ist mir der fraktionsöffentliche Wutausbruch des Berliner SPD-Landesvorsitzenden Michael Müller, als ich im Landtagswahlkampf 2006 zum Stand des Landeshaushalts sagte, der Schutt sei abgeräumt, statt im Jahre 1945 befänden wir uns jetzt quasi im Jahr 1946. Wenn ich nun die Ergebnisse meiner Analysen, die ganze Wahrheit, so wie ich sie sah, in einem Buch niederlegen wollte, so war mir klar, dass ich das in einem politischen Amt kaum ohne inhaltliche und taktische Rücksichtnahmen würde tun können. Unverbindliche Texte aus der Feder aktiver und ehemaliger Politiker gibt es ja genug. Darum erschien mein Buch erst 16 Monate nach meinem Ausscheiden aus dem Amt des Berliner Finanzsenators. Als Bundesbankvorstand erfüllte ich in Bezug auf die Themen meines Buches voll die Vorgabe meines ehemaligen Staatssekretärs, des späteren Bundesbankpräsidenten Hans Tietmeyer. Ich war nicht zuständig und äußerte mich weit jenseits des Themenkreises meines aktuellen Arbeitgebers. Zur Sicherheit ließ ich das fertig lektorierte Manuskript, ehe es in Druck ging, von einer renommierten Kanzlei für Dienst- und Arbeitsrecht prüfen und bekam grünes Licht. Keine Überschneidungen mit meinen Zuständigkeiten und Aufgaben als Vorstand der Deutschen Bundesbank, volle Abdeckung des Buchtextes durch das Recht zur wissenschaftlichen und künstlerischen Nebentätigkeit und das Recht zur freien Meinungsäußerung, keine Texte beleidigenden Inhalts. Natürlich entfaltete der abgeschlossene Gesamttext eine gewisse Wucht und ging auch emotional unter die Haut. Aber ich wusste, dass meine Faktenbasis solide war und hielt meine Schlussfolgerungen für gut begründet. Gesellschaftliche Fragen kann man zwar immer aus unterschiedlichen Blickwinkeln sehen, aber mein Buch sollte ja auch eine Diskussion auslösen. Als Spiegel und Bild beide einen Vorabdruck bringen wollten und sogar einverstanden waren, dass diese gleichzeitig erschienen, da ahnte ich erstmals, dass der Gegenstand meines Buches nicht nur für mich von Interesse sein würde. Aber nichts hatte mich vorbereitet auf den perfekten Sturm, der mit Beginn des Vorabdrucks am 23. August 2010 losbrach. Den Verlag und den Buchhandel übrigens auch nicht. Das zeigte die Startauflage von 25.000 Exemplaren. Bei der Textauswahl in Spiegel und Bild hatte ich mir die Genehmigung vorbehalten. Natürlich konnten diese Texte nicht die breite empirische Basis des Buches abbilden, sondern lediglich einen Teil der Schlussfolgerungen und Wertungen.